Welch ein Freund ist mein Jesus, der treueste und der beste, den ich hab. Für mich gab am Kreuz er sein Leben, auf Golgatha er mir das Heil erwarb. Liebe so wunderbar, Liebe so wunderbar, kennst du die Liebe schon? Jesu Liebe so mein Jesus, ich brauch jetzt nimmer mehr allein zu sein. An seiner Hand fühl ich mich sicher, er führt mich in die Herrlichkeit hinein. Schenkt mir Jesus, ein Jubellied gab er mir in mein Herz. Ich sing nun ein Lied der Erlösung, von Sünde, Sorgen, Kummer und auch Schmerz.